Feed the river. I just hit a fish with the microphone. Feed the river. Willkommen beim dritten Tag von Feed the River. Der dritte Tag verschlug uns in einem großen Bogen direkt ins Zentrum der Stadt. Der Falkeplatz, wo wir uns einfanden, ist nach wie vor einer der verkehrsreichsten Plätze der Stadt. Der Platz wurde 1907 nach dem Handschuhfabrikanten Karl Bruno Falke benannt, der im selben Jahr während einer Weltreise in Singapur starb. Er hinterließ sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke der Stadt, die daraufhin beschloss, den Platz als Zeichen des Dankes nach ihm zu benennen. Der Platz in seiner heutigen Gestalt entstand erst in den Jahren 1912 bis 1914 durch die Überbauung der Chemnitz und des bis dahin offenen Mühlgrabens. Erst im Jahr 2010 wurde die Chemnitz hier wieder aufgedeckt und weiträumig zugänglich gemacht. Unterhalb der Deutschen Bank bis in Richtung des Kulturzentrums Weltecho und weiter wurde der Uferpark angelegt, sowie attraktive Wohnungen in Flussnähe. Hier ist der Fluss zwar immer noch eingehegt, aber kann auch atmen und sich streckenweise ein bisschen weiter ausbreiten. Die erhöhten Mauern bieten Aufenthaltsqualität und auf der anderen Flussseite kommt man auch gut ans Wasser. Hier sieht man zuweilen Anglerinnen mitten in der Innenstadt. Oder es kommt auch mal eine junge Entenfamilie hintereinander entlang geschwommen. Dennoch befinden wir uns an einem der verkehrsreichsten Punkte der Stadt. Die Idee, in einer Stadt am Fluss zu leben, kommt hier nach all den Jahren der Überbauung wieder zum Vorschein und schafft ein Idyll. Viele Bäche jedoch fristen immer noch ein unterirdisches Dasein. Denn im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden Bachläufe und Flüsse, die stark mit Abwasser belastet waren, verrohrt und zu Abwasserkanälen umfunktioniert. Die Bäche selbst wurden zum Großteil in Rohre verlegt, damit sich Schmutzwasser und Bachwasser nicht vermischen. Diese unterirdische Kanalisation ist eine Welt für sich. Lebensfeindlich für Tiere und Pflanzen. Ein solcher verrohrter Abschnitt gelte nicht mal mehr als Gewässer, sagte der Artenschutzexperte Volker Kuschka jüngst gegenüber der Freien Presse. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie fordert nun, dass alle Flüsse bis 2027 in einen guten Zustand zu überführen sind. Jedoch sind Abweichungen in bestimmten Fällen zulässig. Es gibt aktuell Pläne, dass der Gablenzbach wieder zugänglich gemacht wird und entlang der Brückenstraße zu Füßen des Nüschels bald wieder ein Bach fließen könnte. Dies würde die stehende innerstädtische Hitze abkühlen und Lebensqualität schaffen. Hoffen wir, dass daraus bald Realität wird. Spätestens bei einer Instandsetzung oder einem Neubau muss die Verrohrung zurückgebaut werden. Feed the river. Feed the river. So, liebe Leute, dear guests. Feed the river. Feed the river. We're about to start. Wir fangen jetzt an hier mit dem Duorama. Duo nur virtuell. Der eine Mitspieler ist hier am Rechner gefangen. Und da ist ein Dialog mit dem Fluss dokumentiert. Und Frank Rasbach, ohne Frank Maybier, wird selbstgebaute Instrumente dazu spielen und damit in Dialog treten. Ja, herzlich willkommen beim dritten Tag von Feed the River. Feed the River. Feed the River. Feed the River. Feed the River. Feed the River. Feed the River. Feed the River. Feed the River. Musikalisch erkundete das Terrain am dritten Tag von Feed the River das Duorama, bestehend aus den beiden Künstlern Frank Maybier und Frank Rasbach, die beide auch als bildende Künstler in der Stadt einen Namen haben. Ihre Performance an Flüssen insinuiert einen imaginären wie realen Dialog zwischen dem Fluss und dem Akteur, dem Menschen. Aus einem Speicher nahe des Wassers entweichen Laute, Rufe, Störgeräusche. Diese symbolisieren die Stimmen des Flusses, sein Wesen, seine Hilferufe, als wäre er noch verrohrt und eingesperrt. Damit interagieren gespielte Lautobjekte und bewegte Instrumente, die so das Zwiegespräch zwischen Natur und Mensch heraufbeschwören und an Respekt und Ehrfurcht gemahnen. Tintin Patron ging im Anschluss noch weiter unter die Brücke, ins Reich der Tauben, in ein Streitgespräch um die Frage der Beziehung zwischen Form und Funktion von Klang bei tierischen Signalen. Hier wird mit Wahrnehmungseffekten gespielt und unser sowie das Sensorium der Tauben für ihre Lebenswelt neu kalibriert. In einem Umfeld, das von Verkehr und Großstadt dominiert wird, entstand so im Refugium unter der Brücke eine Anderswelt, der sich die HörerInnen weithin nicht entziehen konnten und die Tauben den Abflug vorzogen. Vor allem aufgrund der hohen Lautstärke, denke ich. Hier geriet das Konzept an Grenzen und wir mussten einsehen, dass trotz aller Urbanität der Orte die ansässige Fauna respektiert werden müsse und auch in die Erfolgsmessung einbezogen gehört. Zu einem spontanen Ständchen kam es zum Schluss noch. Der lokale Singer-Songwriter Silent Aux spielte sein Stück Raue See. Außerhalb des Programms zwar, dennoch ganz im Geiste. Viel Spaß bei dieser dritten Sendung unserer Reihe Feed the River. Nächstes Mal bekommt ihr die Chemnitz-Version des Krachkistenorchesters zu hören und Jens aus der Wäsche und Florian Merkel erwecken den Eidex am Pfortensteg zu neuem, badendem Leben. Lasst fließen! Feed the river. Ja, vielen Dank. Wie war es für dich? Ah, da habe ich Zugabe gehört. Ach da? Ja. Der Schluss. Es geht gleich weiter. Aber hier unter der Brücke. Also wir machen jetzt ein bisschen Pause. Es gibt noch ein paar Getränke und ein paar Snacks. Und es gibt noch die Möglichkeit, Müll zu sammeln. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Wir haben auch Müll dabei. Ich habe den besten Platz. Vielen Dank. First recording from the river. Feed the river. Feed the river. I just hit the fish with the microphone. Feed the river. Feed the river.